Die Weisen. Wer waren die Weisen? Merkwürdige Typen. Die ließen alles hinter sich, als ihnen der Stern erschien. Wer war der Stern? Der Star? Ein Stern, der die vorgeschriebene Bahn verlassen hatte. Denkt euch heute so einen Stern, so einen Star, der die übliche Bahn verlässt. Ein Bundeskanzler, der plötzlich sein Amt niederlegt und Krankenpfleger wird in einer aussätzigen Station. Ein Bischof, der seinen Thron verlässt, sein Amt niederlegt und irgendwo Brot backt oder Weizen sät. So ein Stern, so ein ungewöhnliches Licht, so ein Stern, der die übliche Bahn verlassen hatte, ist Jesus. Und die sogenannten Weisen hatten das gemerkt. Das ist alles. Aber das war ein großes Licht für unsere Welt. Denn die großen Stars in unserer Welt verbreiten nicht immer Licht. Sie verbreiten oft ungeheure Dunkelheit. Wäre es nicht wunderbar, wenn über Deutschland, über Köln, über Berlin, über Düsseldorf so ein Stern aufging, so ein Jesusstern.